Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 3 Uhr mit Florian Esche. Nach der Entdeckung einer neuen Coronavirus-Variante in Großbritannien lassen die Niederlande Flugpassagiere von dort nicht mehr einreisen. Nach Angaben der Regierung gilt das Verbot zunächst bis zum 1. Januar. Zuvor hatte Großbritanniens Premier Johnson gesagt, die neu entdeckte Variante sei bis zu 70% ansteckender als die bisher bekannte. Es gebe aber keine Hinweise, dass Impfstoffe dagegen weniger effektiv seien. Nach Ansicht des früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Papier hätte der Bundestag über die Corona-Impfverordnung abstimmen müssen. Er verwies in den Funke-Medien auf den verfassungsrechtlich geforderten, gleichberechtigten Schutz des Lebens. Es reiche deshalb nicht, dass ein Minister die grundsätzliche Entscheidung über eine Priorisierung treffe. Gesundheitsminister Spahn hatte die Verordnung unterzeichnet. Sie regelt, wer zuerst geimpft wird. Das ist nötig, weil zunächst nicht genug Vaccine für alle verfügbar werden. Die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag denkt offenbar über eine Steuer für Pakete im Onlinehandel nach, um die Innenstädte zu unterstützen. Die Zeitung Welt am Sonntag zitiert aus einem Papier, wonach die Abgabe an das Finanzamt gehen soll. Die Höhe richtet sich demnach nach dem Bestellwert. Ziel sei es, den Onlinehandel damit an den Kosten der kommunalen Infrastruktur zu beteiligen. Mit dem Geld soll der Einzelhandel vor Ort gestärkt werden. Zum 4. Jahrestag des Terroranschlags am Berliner Breitscheidplatz ist am Abend an die Opfer erinnert worden. In der Gedächtniskirche gab es eine Andacht, an der mehr als 100 Menschen teilnahmen. Gegen 20.02 Uhr, der Uhrzeit des Anschlages, läuteten die Kirchenglocken 12-mal. In Erinnerung an die 12 Toten legten die Menschen Kränze und Blumen ab. Am 19. Dezember 2016 hatte der islamistische Attentäter Anis Amri einen Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesteuert. Er tötete 12 Menschen, viele weitere wurden teils schwer verletzt. Der Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Lissy Kaufmann, Aktuell-Redaktion. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München in Leverkusen 2:1 gewonnen. Die Bayern sichern sich damit über Weihnachten die Tabellenführung. Außerdem spielten Mönchengladbach-Hoffenheim 1:2, Mainz-Bremen 0:1, Augsburg-Frankfurt 0:2, Schalke-Bielefeld 0:1 und Leipzig-Köln 0:0. Das Wetter in Deutschland: in der Nacht meist stark bewölkt, vor allem in den Niederungen Nebel. Im Westen gelegentlich leichter Regen, Tiefstwerte +8 bis -3 Grad, im Süden örtlich Reifglätte möglich. Tagsüber meist grau und teils nass, lediglich an den Alpen und zwischen Erzgebirge und oder etwas Sonne bei 0 bis 11 Grad. Die Zeit 3.03 Uhr. Was da los auf den Straßen? Die A3, Passau Richtung Linz, zwischen Passau Süd und Grenzübergang Suben. Circa eine Stunde plus, 6 Kilometer Stau wegen Einreisekontrollen nach Österreich. Die A7, Hamburg-Flensburg, ist zwischen Hamburg-Stellingen und Dreieck Hamburg-Nordwest in beiden Richtungen gesperrt. In Richtung Flensburg ist die Strecke bereits ab Hamburg-Volkspark gesperrt. Da wird bis Montagmorgen gebaut. Dann die A46 noch, Düsseldorf Richtung Wuppertal. Die ist in Höhe Wuppertal-Barmen wegen dringender Reparaturarbeiten bis ungefähr 4 Uhr gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Die junge Nacht der ARD. Kurz nach 3, die junge Nacht ist noch 3 Stunden lang. Lasst mich noch kurz rechnen. Ich war immer schlecht in Mathe. Ja, 3 Stunden können wir hier noch zusammen verbringen. Ich freue mich sehr drauf. Und hier den nächsten Song, ne? Bitte nicht persönlich nehmen. You and you and you, I hate your friends and they hate me too. I'm through, I'm through, I'm through. This that hot girl by my anthem, turn it up and throw a tantrum. This that hot girl by my anthem, turn it up and throw a tantrum. This that throw up in your Birkin bag, hook up with someone random. This that social awkward suicide, that by your lips and by your likes. I swear she had a man, but shit hit different when it's Thursday night. That college dropout music, everyday like that. She be too thick and my friends are all annoying, but we go dumb, yeah, we go stupid. This that 10K on the table just so we can be secluded, and the vodka came diluted. One more line, I'm superhuman. Fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me too. I'm through, I'm through, I'm through. This that hot.

mit Fritz Schäfer. Say to accept defeat. What if this is fate? Then we'll find a way to cheat. 'Cause oh, oh, oh, oh, we'll say a little prayer. The door, oh, oh, oh, if the answer isn't fair. No, you can call on me when you need somebody. No, you can call on me when you can't stop the tears from falling down. If the answer isn't fair, then call on me. Call on me when you need somebody. Call on me when you can't stop the tears from falling down. Call on me im Ryan Ribbick Remix und in der jungen Nacht um 3.13 Uhr. Freunde, der nächste Track hier, der ist von Lühn, heißt Gebe auf und er handelt wirklich einfach mal vom Aufgeben in so einer Liebesbeziehung, wo sie, Lühn, einfach sagt, nee, nützt nichts mehr. Gebe auf, oh, hast deine Chance verspielt, fühl mich schwach, oh, oh. Schwach und doch so verliebt. Gebe auf, oh, das wird mir viel zu viel. Fühl mich schwach, oh, oh, schwach und doch so verliebt. Ich will und kann nicht mehr. Du, was ein Loch in mein Herz. Ja, du liebst nicht so, wie ich dich lieb. Immer wieder verletzt du mich nie. Zieh mich runter, ich falle so tief in dieses. Yeah, yeah, yeah. No, je ne suis pas plus. Ich glaub, es ist vorbei. Aber ich fühl mich so allein ohne dich. Gebe auf, oh. Hast deine Chance verspielt. Fühl mich schwach, oh, oh. Schwach und doch so verliebt. Gebe auf, oh. mein Kopf gefickt, hast mich hintergangen. Unloyal, dein Ego pisst mich an, kotzt mich an. Weiß nicht, warum ich dich lieb. Spiel deine Spielchen ohne mich, will dein Gesicht nie wiedersehen. Geh du deinen Weg und ich geh mein, ich bleibe nie mehr stehen. Gebe auf, oh, hast deine Chance verspielt. Fühl mich schwach, oh, oh. Schwach und doch so verliebt. Gebe auf, oh, das wird mir viel zu viel. Fühl mich schwach, oh, oh. Schwach und doch so verliebt. Ist das ein Grund zu bleiben? Wahrscheinlich nicht, mein Herz kann nicht mehr leiden, oh, oh. Gebe auf, like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Der Song, der nervt echt nicht, finde ich. Das ist ein guter Song, wenn er nicht nervt. Finde ich jetzt persönlich. Naja, Dating ist manchmal ja nicht so ganz easy. Sobald man jemanden kennengelernt hat, den man spannend findet, stellen sich irgendwie viele Fragen. Wo trifft man sich beim ersten Date? Über was redet man? Gibt es ein zweites Date? Und wisst ihr, wann Dating richtig kompliziert wird? Während Corona, wenn einer von beiden zur Risikogruppe gehört. Dazu gehört auch Tamara. Sie hat einen Herzfehler. Eine Corona-Infektion könnte für sie lebensbedrohlich werden. Auf einer Dating-App hat sie während Corona Jonas kennengelernt. Bei beiden hat es gefunkt. Und sie wollte sich auch gerne mal mit Jonas in echt treffen. So einfach war das aber nicht für Tamara. Ich hatte schon ein doofes Gefühl. Jetzt nicht das perfekte Gefühl, wie man es normalerweise hat, wenn man auf ein Date geht. Da war ich dann schon am Überlegen, sollst du das jetzt machen? Lohnt sich das, das Risiko einzugehen? Tamara hat dann entschieden für Jonas, will sie es versuchen. Das erste Date war dann draußen und mit viel Abstand, aber trotzdem super schön. Danach wurde es aber nicht einfacher für die beiden. Das Ding war halt, wenn Jonas Tamara sehen wollte, musste er sein normales Leben einschränken und das halt für jemanden, den er kaum kannte. Da haben wir schon gemerkt, uiuiui, das wird gerade ganz schön kompliziert und wir wissen gerade nicht, ob da unser Interesse standhält für das, was wir einfach gerade an Herausforderungen haben. Ob das mit Tamara und Jonas geklappt hat, Cliffhanger, darüber sprechen wir gleich hier in der Jungen Nacht. Jetzt erstmal hier Kygo und Tina Turner. Tina Turner, würde ich sagen, jetzt um die Uhrzeit, senile Bettflucht. What's love gotta do with it? You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. Cause when you never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. When you say you love the way I make you feel, everything becomes so real. Don't be scared, no, don't be scared. Lucas Graham, Love Someone. Ich habe jetzt noch so ein bisschen die weiche Stimme hier passend zu dem Song, aber pass auf, Leute. Jetzt knallt der Verkehr hier rein und ich frage mich, was da eigentlich los auf den Straßen. Die A3, Passau Richtung Linz, zwischen Passau Süd und Grenzübergang Suben, etwa 1,5 Stunden plus 6 Kilometer Stau wegen Einreisekontrollen nach Österreich. Dann geht's weiter auf der A7, Hamburg-Flensburg, die ist zwischen Hamburg-Stellingen und Dreieck Hamburg-Nordwest in beiden Richtungen gesperrt. In Richtung Flensburg ist die Strecke bereits ab Hamburg-Volkspark gesperrt, da wird bis Montagmorgen gebaut. Dann noch die A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal, die ist in Höhe Wuppertal-Barm wegen dringender Reparaturarbeiten bis ca. 4 Uhr gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Hier ist die junge Nacht der ARD. Mit 1 Live, Das Ding, Fritz, MDR Sputnik, Enjoy, Unser Ding und UFM aus dem 1 Live-Haus in Köln. Und im 1 Live-Haus in Köln sitzt Fritz Schäfer, sagt hallo, schönen guten Morgen um kurz nach 4:30 am Sonntag. Freunde, und ich, obwohl ich ja hier alleine in einem Radiostudio sitze, ne, habe ich heute Nacht den Eindruck, ich bin doch nicht so allein, denn der Kopfhörer, den ich hier auf habe, der wurde hier vorher von einer Kollegin benutzt, die ein schönes Parfum drauf hatte. Und das klebt jetzt noch so ein bisschen an diesem Kopfhörer. Und immer wenn ich den aufsetze hier, um zu euch zu sprechen, dann riecht es nach der Kollegin. Dann denke ich, ach ja, schön, ich bin doch nicht allein. Die Kollegin ist irgendwie da, und also zumindest duftmäßig. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time,

found you. I won't stop till I found you. I won't stop till I found you. Till I Found You. In der Jungen Nacht, 3.38 Uhr ist es, Freunde. Justin Bieber hat am Freitag einen Weihnachtssong rausgebracht. Ganz nachhaltig natürlich. Er hat diesen Song hier recycelt. There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy. Er hat eine Weihnachtsversion von Holy hier gemacht mit Special Guests. Brinja aus dem Junge Nacht Team, stell diese Special Guests doch mal kurz vor, bitte. Justin hat sich zusammengetan mit dem, Moment, der Name ist lang, The Lewis Hem and Greenridge NHS Choir. Ist ein britischer Chor, vor allem aus Krankenschwestern und Ärzten. Die singen jetzt bei dem Song mit und der Erlös wird aufgeteilt zwischen zwei Hilfsorganisationen. Ist der Song denn was? Kann er was? Ja, klingt schon gut, aber auch sehr ähnlich zum Original. Da gab es ja vorher schon ganz viel Chor und jetzt eben noch ein bisschen mehr Chor. Aber ich finde, jetzt so eine Woche vor Weihnachten kommt das schon ganz gut. Finde ich auch. Und ich finde, wir sollten gleich mal reinhören in die neue Version von Holy von Justin Bieber, Chains the Rapper und dem Lewisham Greenwich NHS Choir. Ja, ein echt schwerer Name, den sage ich gleich nicht nochmal, aber den Song, den spiele ich euch auf jeden Fall. I don't know about you, about you, about you, you know you. There's something in his eyes. Keeping secrets, I don't know about you, about you, about you, you, you, you, you. There's something in his eyes, he's keeping secrets. What a way to drop a bombshell, baby. Guess you really didn't think I'd find out. In the silence, crying on the side where the lights out. Know that you feel it, know that you feel it. Fuck you in my heart and head. You're shooting me up and spinning me out like I was crazy. junge Nacht. You're a world away, somewhere in the crowd, in a foreign place. Are you happy now? There's nothing left to say. So I shut my mouth. So won't you tell me, babe? Are you happy now? You're the only. Freunde, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe es gerade hier schon angesagt, dass es ihn nun geben wird, den Song Holy von Justin Bieber und Chance the Rapper. Kennen wir ihn ja schon, aber es sind jetzt noch ein paar Leute mehr, nämlich hier The Lewisham and Greenwich NHS Choir, die sich da noch im Hintergrund jetzt reingemischt haben. Jetzt klingt es richtig voll, dieser Song Holy. I hear a lot about sinners. Don't think that I'll be a saint, but I might go down to the river. 'Cause the way that the sky opens up when we touch it, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, holy, holy, holy, holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy. I don't do well with the drama, and no, I can't stand it being fake. No, no, no, no, no, no, no, no. I don't believe in nirvana, but the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain. And the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, holy, holy, holy, holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy. They say we're too young and

Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 4 Uhr mit Florian Escher. Nach der Entdeckung einer neuen Coronavirus-Variante in Großbritannien lassen die Niederlande Flugpassagiere von dort nicht mehr einreisen. Nach Angaben der Regierung gilt das Verbot zunächst bis zum 1. Januar. Zuvor hatte Großbritanniens Premier Johnson gesagt, die neu entdeckte Variante sei bis zu 70% ansteckender als die bisher bekannte. Es gebe aber keine Hinweise, dass Impfstoffe dagegen weniger effektiv seien. In Israel hat die Corona-Impfkampagne begonnen. Als erster ließ sich Ministerpräsident Netanyahu das Vakzin von BioNTech und Pfizer spritzen. Er erklärte, das Ende der Pandemie sei in Sicht. 60.000 Menschen sollen nun täglich geimpft werden. Zunächst Beschäftigte im Gesundheitswesen und in Pflegeeinrichtungen, gefolgt von Risikopatienten und Einwohnern über 60. Geplant ist auch ein spezieller Impfpass, dessen Inhaber dann von verhängten Corona-Einschränkungen ausgenommen werden sollen. Die Regierung hat nach eigenen Angaben bei verschiedenen Herstellern insgesamt Impfdosen für 12 Millionen Menschen bestellt. Israel hat knapp 9 Millionen Einwohner. Während die Impfungen nun anlaufen, steigen die Infektionszahlen im Land und ein dritter Lockdown in Israel wird immer wahrscheinlicher. Tim Aßmann, Tel Aviv. Nach Ansicht des früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Papier hätte der Bundestag über die Corona-Impfverordnung abstimmen müssen. Er verwies in den Funke-Medien auf den verfassungsrechtlich geforderten gleichberechtigten Schutz des Lebens. Es reiche deshalb nicht, dass ein Minister die grundsätzliche Entscheidung über eine Priorisierung treffe. Gesundheitsminister Spahn hatte die Verordnung unterzeichnet. Sie regelt, wer zuerst geimpft wird. Die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag denkt offenbar über eine Steuer für Pakete im Onlinehandel nach, um die Innenstädte zu unterstützen. Die Zeitung Welt am Sonntag zitiert aus einem Papier, wonach die Abgabe an das Finanzamt gehen soll. Ziel sei es, den Onlinehandel damit an den Kosten der kommunalen Infrastruktur zu beteiligen. Mit dem Geld soll der Einzelhandel vor Ort gestärkt werden. Kriminelle haben in diesem Jahr deutlich mehr Geldautomaten gesprengt als 2019. Das Bundeskriminalamt rechnet bis Jahresende mit 400 Fällen, rund 50 mehr als im Vorjahr. Jährlich erbeuten die Täter bundesweit mehrere Millionen Euro. Die meisten Fälle gibt es in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Niedersachsen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das Wetter für Deutschland. In der Nacht meist stark bewölkt, vor allem in den Niederungen Nebel. Im Westen gelegentlich leichter Regen, Tiefstwerte plus 8 bis minus 3 Grad. Im Süden örtlich Reifglätte möglich. Tagsüber meist grau und teils nass, lediglich an den Alpen und zwischen Erzgebirge und Oder etwas Sonne bei 0 bis 11 Grad. Die Zeit, es ist 4.03 Uhr. Was da los auf den Straßen? Die A3 Passau Richtung Linz zwischen Passau Süd und Grenzübergang Suben. Etwa eine Stunde plus 6 Kilometer Stau wegen Einreisekontrollen nach Österreich. Und dann noch die A7 Hamburg-Flensburg. Die ist zwischen Hamburg-Stellingen und Dreieck Hamburg-Nordwest in beiden Richtungen gesperrt. In Richtung Flensburg ist die Strecke bereits ab Hamburg-Volkspark gesperrt. Da wird bis Montagmorgen gebaut. Die junge Nacht der ARD. Ja, die junge Nacht ist hier, Fritz Schäfer ist hier und Milky Chance sind hier mit The Game. I'm about to lose the illusion of my heart. Pictures that I thought that could fade. Colors I've used on my wall getting burnt. Like it ain't never gonna be the same. And I know that I messed up with the chances I got. All I do is trying to make it right. All I do is trying to make it right. Guess I'll do this all my dust from my mind.

waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. So carefully, let's start living dangerously. Cake by the Ocean, da habe ich ja ganz lange gedacht, was heißt denn Cake by the Ocean, was ist denn das für ein Unsinn? Und dann habe ich das mal rausgefunden, ne? Cake steht in diesem Fall für Sex. Ihr habt gerade schon Tamara kennengelernt. Ich hatte einen kleinen Cliffhanger da gemacht an der Stelle. Tamara gehört zur Corona-Risikogruppe. Ich sage immer, ich habe das Herz einer 80-Jährigen ungefähr. Wenn da eben Corona kommen würde, dann ja, hätte ich wahrscheinlich ziemlich schnell Probleme, dann ausreichend Luft zu bekommen. Ja, und während Corona hat Tamara angefangen, Jonas zu daten. Erst online, dann in echt. Jedes Treffen von den beiden bedeutet für Tamara aber ein krasses Risiko. Junge Nachtreporterin Sarah Schröer-Lopez. Die wichtigste Frage zuerst, sind Tamara und Jonas trotz dieser super schwierigen Voraussetzungen mittlerweile ein Paar? Ja, sind sie. Seit 4 Monaten ungefähr. Aber diese klassische rosarote Phase, die man als frisch verliebtes Paar eigentlich hat, haben die beiden übersprungen. Weil eine Beziehung mit Tamara hieß für Jonas halt ab Sekunde 1 extrem viel Verantwortung. Und Freunde treffen geht jetzt zum Beispiel nicht mehr so easy wie früher. Da hat man schon ein bisschen mulmigeres Gefühl und macht sich halt davor einfach schon mehr Gedanken. Was sind das für Kumpels, mit denen ich mich da treffe? Haben die in letzter Zeit vielleicht auch Kontakt zu größeren Gruppen gehabt? Weil jeder Kontakt, den Jonas trifft, bedeutet für Tamara halt ein größeres Risiko. Und dieser Druck, der hat die Beziehung am Anfang auch belastet. Ja, kann man ja verstehen. Aber wie haben die beiden das denn geregelt? Sie haben sich auf eine Regel geeinigt. Also jeder hat jetzt noch 5 feste Kontakte inklusive Familie. Aber selbst da wird möglichst gut Abstand gehalten. Und Jonas, der ist eigentlich so mega der herzliche Mensch. Und dann so eine Regel einzuführen, weiterzuführen, war für Tamara echt nicht einfach. Also ich selber habe super oft ein schlechtes Gewissen den Menschen gegenüber, die ich eben in mein Leben lasse, weil ich immer das Gefühl hatte, ich verbiete den Menschen, die mir wichtig sind, ein ganz normales Leben. Es sieht ja gerade so aus, dass es bei uns in Deutschland ganz bald mit dem Impfen losgehen kann. Und als Teil der Risikogruppe ist Tamara doch wahrscheinlich ganz vorne mit dabei, oder? Ja, genau. Also Tamara und Jonas machen auch jetzt schon Pläne, was sie dann alles machen wollen, wenn Corona nicht mehr so ein krasses Thema ist. Also in Urlaub fahren oder einfach mal einen Kaffee setzen, ohne Angst zu haben, dass der Kellner einen direkt ansteckt. Das Krasse bei den beiden ist ja wirklich, die kennen ihre Beziehung überhaupt nicht ohne diese ganzen Corona-Sorgen. Die junge Nacht mit Fritz Schäfer. These are the things we lost in the fire, fire, fire. These are the Still Things We Lost in the Fire in der jungen Nacht um 4.23 Uhr am Sonntag. Und was machen wir hier immer am Sonntag? Wir gucken zurück auf die Woche. Was war denn da so? Jetzt hier mal Stichwort Impfstoff. Was ist denn jetzt mit dem Impfstoff? An den neuen Impfzentren liegt es nicht, dass in NRW noch niemand gegen Covid-19 geimpft werden kann. Sie sind inzwischen fast überall fertig. Am Montag, da will die Europäische Arzneimittelagentur entscheiden, ob der Impfstoff für die EU zugelassen wird. Und wir können schon mal verraten, höchstwahrscheinlich wird er das. Die Schwächsten zu schützen, das ist das erste Ziel unserer Impfkampagne. Jungen, keine Risikogruppe, wann werden wir geimpft? Ja, das wird noch sehr lange dauern, mindestens bis Sommer. In NRW gibt es über 1 Million über 80-Jährige, die sind alle als erstes dran. Insgesamt 3 Kategorien von Risikogruppen, die nach und nach geimpft werden. Du als Normalo, ja, bist dann ganz zum Schluss dran. Die junge Nacht der ARD. Everything cool, fine. Worry about those comments. I'm way too numb, yeah. This way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need that Heimlich. Throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around me, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. Say 1, 3. You do it when you're mine. Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key and honest, rider, rider. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm waiting on, yeah. This way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need that heartbeat, throw that to

at me, saying, can they get a pic with a gram, just like AJT, no wonder they hate on me, cause I'm making these and you see these clothes, yeah, I get it for free, I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling, I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling, I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling, I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling, many guys, many, many, many guys, hate me and it's true, too bad, I just stunt on you, too bad, I don't look like you, like many, many, many guys, yeah, hate me and it's true, too bad, I just stunt on you, like too bad, I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling, I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling, I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling, I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning. Rams mit Barkin in der jungen Nacht, 4:37 Uhr. So wie Jack ging es vor dem Lockdown, glaube ich, vielen. Ich persönlich habe all meine Geschenke über Amazon oder ähnliche Internetseiten geholt, weil ich ehrlich gesagt mich nicht so ganz in diese Läden reintraue mit x-tausend Menschen. Gut, jetzt bleibt uns sowieso nichts mehr anderes übrig. Die Geschäfte sind zu und die Pakete, ja, die werden mehr, mehr und mehr. Und unsere Altpapiertonnen sind direkt nach der Leerung schon wieder voll. Jule aus Düsseldorf kennt das. Dann liegen da die ganzen Kartons einfach neben oder drauf. Ich habe auch das Gefühl, dass viele einfach ihre Kartons nicht richtig zusammenfalten, sondern da so ein bisschen achtlos reinstopfen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber Pappe ist doch nicht so wild. Der Nachhaltigkeitsforscher Yusuf Idis aus Münster hat uns erklärt, die Kartons verschwenden so oder so ganz schön viel Energie. Beim Recycling muss ja erstmal der ganze Müll abgeholt werden, dann muss der erst sortiert werden, dann muss er behandelt werden, dann muss er wieder aufbereitet werden. Also gerade beim Papierrecycling wird sehr viel Energie aufgewendet und die Qualität von Papier oder Pappe oder anderen Materialien, die bleibt ja auch nicht gleich. Irgendwann sind die Papierfasern dann so brüchig, dass man daraus keinen Karton mehr machen kann. Es gäbe natürlich die Möglichkeit, diese Kartons mehrfach zu benutzen mit so einem Pfandsystem. Lennart aus Duisburg findet an sich eine gute Sache, aber... Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich nicht weiß, ob ich es dann noch wirklich tun würde einfach. Ich meine, ich vergesse sogar schon, die Pfandflaschen mitzunehmen, wenn ich einkaufen gehe und das ist derselbe Weg. Ja, okay, die perfekte Lösung für den ganzen Papiermüll gibt es bislang nicht. Nach Weihnachten wird das hoffentlich alles wieder ein bisschen weniger. My dear, it's been a difficult year. And terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. It's been a bloodless year. I'm a man of three fears. Integrity, faith, and rocket eyes. One thing is happiness lying. problem. So look me in the eye. Tell me. I'm not afraid to Die junge Nacht mit Fritz Schäfer. Du warst selbstverständlich, doch jetzt, wo du weg bist, merk ich, alles ist endlich. Ich denk an dich ständig, warst direkt neben mir, doch hab dich nicht gesehen, wie geblendet vom Fernlicht. Hab mich aufgeregt wegen dem Stuff, über den ich heute lach, sah den Wert nicht. Wo du mal warst, fehlt jetzt ein Teil. Ich such Ersatz, doch finde keinen. Schlaf nur am Tag und schließ mich ein. Oh, du bist nicht hier, doch überall. Genau vor mir, doch nie real. Will nichts mehr fühlen, doch hab keine Wahl. Oh, jetzt bist du weg und ich check. Celine in der jungen Nacht, jetzt um 10 vor 5 am Sonntag. Wir gucken nochmal zurück auf die Woche. Seit Mittwoch ist Shutdown angesagt und das ist mitten im Weihnachtsgeschäft natürlich für den Einzelhandel richtig mies. Wir haben mit Sandra gesprochen. Sie arbeitet in einem Klamottenladen in Bielefeld und sie hat uns für den letzten Tag beobachtet, an dem die Geschäfte noch offen hatten. Wie voll war der Dienstag diese Woche? Tatsächlich hält sich das in Grenzen, finde ich persönlich. Also es ist immer so schubweise, aber momentan ist halt echt nur ein Kunde im Laden, also ganz entspannt. Ich habe tatsächlich mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Wobei ich sagen muss, das Klischee wird perfekt erfüllt, weil teilweise auch echt einige Männer unterwegs sind und natürlich noch das Last-Minute-Geschenk hier für Freundin, Frau etc. suchen. Also Klischee erfüllt auf jeden Fall, ne? Sie war aber auch schon so ein ganz kleines bisschen genervt, die Sandra, weil die Kunden einfach teilweise zu locker drauf waren. Interessiert halt echt keine Sau. Mindestabstand oder ob du eine Tasche in den Laden reinnehmen musst oder ob du irgendwie die Maske auf der Nase haben musst, während du Sachen anprobierst. Oh, habe ich vergessen. Oh, habe ich vergessen. Deswegen ist sie jetzt happy, dass die Läden zumachen. Blöd für ihren Arbeitgeber, klar, aber die Leute im Einzelhandel können zum ersten Mal seit Jahren in Weihnachtsstimmung kommen, in Ruhe Geschenke einpacken und die Weihnachtsmucke hören, die nicht im Laden läuft, sondern zu Hause. Sarah fühlt das auch so richtig. Dass man das so einfach mal so ein bisschen bewusster erlebt und einfach mal so richtig so in Weihnachtsstimmung kommt,

say you could do anything, but say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. We were staying in Paris. We were staying in Paris. Auch die Weltgesundheitsorganisation befasst sich jetzt mit der neu entdeckten Coronavirus-Variante in Großbritannien. Man stehe in engem Austausch und werde die Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten, twitterte die WHO. Laut dem britischen Premier Johnson ist die neue Variante bis zu 70% ansteckender. Es gebe aber keine Hinweise, dass Impfstoffe dagegen weniger effektiv seien. Die Niederlande haben bereits reagiert und lassen ab 6 Uhr keine Flugpassagiere aus Großbritannien mehr einreisen. Nach Ansicht des früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Papier hätte der Bundestag über die Corona-Impfverordnung abstimmen müssen. Er verwies in den Funke-Medien auf den verfassungsrechtlich geforderten gleichberechtigten Schutz des Lebens. Es reiche deshalb nicht, dass ein Minister die grundsätzliche Entscheidung über eine Priorisierung treffe. Gesundheitsminister Spahn hatte die Verordnung unterzeichnet. Sie regelt, wer zuerst geimpft wird. Das ist nötig, weil zunächst nicht genug Vakzine für alle verfügbar sein werden. Angesichts der hohen Corona-Zahlen sind 50% der Deutschen für ein Verbot öffentlicher Weihnachtsgottesdienste. 35% sind dagegen. Das hat eine YouGov-Umfrage ergeben. Demnach wollen 87% dieses Jahr nicht in die Kirche gehen. Bund und Länder hatten entschieden, Gottesdienste zu erlauben. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet kündigte im Tagesspiegel aber bereits an, nochmal mit den Kirchen darüber zu sprechen. Der amtierende US-Präsident Trump hält es offenbar für möglich, dass China hinter dem jüngsten Hackerangriff steckt. Er widersprach damit auf Twitter seinem Außenminister Pompeo, der Russland beschuldigt. Weltweit gibt es über 18.000 Geschädigte. 80% davon sitzen in den USA. Auch diese Dimensionen spielte Trump in seinem Tweet herunter. Er sei ausführlich gebrieft worden. Alles sei unter Kontrolle und die Fake-News-Medien würden die Cyberattacke größer machen, als sie tatsächlich sei. Auf US-Regierungsseite sind unter anderem das Finanz- und das Außenministerium betroffen, sowie die Nuklear- und Gesundheitsbehörde. Sebastian Hesse, Washington. Kriminelle haben in diesem Jahr deutlich mehr Geldautomaten gesprengt als 2019. Das Bundeskriminalamt rechnet bis Jahresende mit 400 Fällen, rund 50 mehr als im Vorjahr. Die meisten Fälle gibt es in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Niedersachsen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das waren die Nachrichten mit Florian Esche. Das Wetter für Deutschland in der Nacht meist stark bewölkt, im Süden Reifglätte, möglich tagsüber meist grau und teils nass. Lediglich an den Alpen und zwischen Erzgebirge und oder etwas Sonne bei 0 bis 11 Grad. Die Zeit, es ist 5.03 Uhr. Was da los auf den Straßen? Nicht viel, zwei Meldungen. Die A3, Passau Richtung Linz. Zwischen Pockingen und Grenzübergang Suben etwa eine Stunde plus. 5 Kilometer Stau wegen Einreisekontrollen nach Österreich. Und dann noch die A7, Hamburg-Flensburg. Die ist zwischen Hamburg-Stellingen und Dreieck Hamburg-Nordwest in beiden Richtungen gesperrt. In Richtung Flensburg ist die Strecke bereits ab Hamburg-Volkspark gesperrt. Da wird bis Montagmorgen gebaut. Die junge Nacht der ARD. Hallo, schönen guten Morgen am Sonntag, am 4. Advent. Bitte macht nicht das, was ich vorhin in der Show aus Versehen gesagt habe. Bitte zündet jetzt nicht euren kompletten Adventskranz an. Nein, zündet alle 4 Kerzen an, die darauf befindlich sind. Und tut das mit größtmöglicher Sicherheit. Nicht das, was ich gesagt habe. Junge Nacht. So I'll put my face

me that step by step, I. Won't you give me that left, right, left? Won't you give me that left, right, left? I. Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step, I. Won't you give me that left, right, left? Won't you give me that left, right, left? I. God is a dancer, 'cause I heard on the radio, and she always go harder. She's keeping you on your toes, perfectly focused, lost in the moment. No, no, no, no, you got that. Oh, no, no, no. Just take it step by step. When you come out on the floor, you got that left, right, left. Leave 'em coming back some more. You got that step by step. When you come out on the floor, you got that. No, no, no, no, no. You got that. Oh, just take it step by step. When you come out on the floor, you got that left, right, left. Leave 'em coming back some more. You got that step by step. When you come out on the floor, you got that. No, no, no, no, no. You got that. Oh, you got that. Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? 20 nach 5, hier ist die junge Nacht. Falls ihr hier die junge Nacht Bücher noch eins von denen braucht, falls ihr noch auf der Suche nach einem Geschenk für Weihnachten seid, das so ein bisschen zum Wegschmökern sein soll, oder einfach nach einem Zeitvertreib für einen Lockdown, unsere Bücherfrau Simone Sohn hat eine Neuveröffentlichung am Start. The Cousins von Karen M. McManus. Simone, fangen wir mal von vorne an. Wer sind denn jetzt hier diese Cousins, nach denen das Buch benannt ist? Die Hauptfiguren namens Millie, Aubrey und Jonah, das sind drei Cousins bzw. Cousinen mit einer sehr wohlhabenden Großmutter. Jetzt bekommen die drei Enkel, die sich auch gegenseitig bisher kaum kennen, auf einmal so eine sehr mysteriöse Einladung, den Sommer in dem Ferienresort ihrer Grenzen zu verbringen. Mhm. Dort angekommen passieren dann allerdings recht merkwürdige Dinge, über die ich aber natürlich überhaupt noch gar nichts verraten werde. Ja, besser ist es. Spoilern wollen wir hier nicht. Aber was hat dir denn besonders gut gefallen? Also ich finde ja, dass die Autorin einen immer so ganz schnell reinzieht in ihre Story. Wie so eine Netflix-Serie fühlt sich das an. Und hier fand ich vor allem sehr cool, dass es auch so ein paar Rückblenden in das Jahr 1996 gab. Kurz bevor es halt zu diesem Zerwürfnis in der Familie kam. Und man will halt einfach wissen, was da damals los war. Unsere Bücherfrau Simone Sohn empfiehlt dieser Tage The Cousins von Spiegel-Bestseller-Autorin Karen M. McManus. Trap, trap, money, penny. This shit got me in my feelings. Gotta be real with it. Yeah. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. 'Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. 'Cause I want you and I need you. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. 'Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, 'cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. 'Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. 'Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a way. Kissing, kissing in a way. Kissing in a way. Cold to the safe, cold to the safe, cold, cold to the safe, safe. I show 'em how to network. Fuck that Netflix and chill. What's your network? 'Cause I want you and I need you and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always.

mit Fritz Schäfer. Maybe you don't like talking too much about yourself, but you should have told me that you were thinking about someone else. You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple months, you're calling me now. I know you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I've been out of every reason. Now suddenly you're asking for it back. Could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that we had. But I don't really care how bad it hurts when you broke me first. Don't quicker than I could've ever, you know that hurt. Swear for a while I was there on my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. I know you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I've been out of every reason. Now suddenly you're asking for it back. Yeah, you could say you miss all that we had. But I don't really care how bad it hurts when you broke me first. You broke me first. What did you think would happen? What did you think would happen? I'll never let you have it. What did you think would happen? Ach, ich mag das ja, wie verschnoddert die singt. Macht's ja immer. Tate McRae mit You Broke Me First. Leute aus den verschiedensten Branchen sind vom Lockdown betroffen und haben ein gemeinsames Problem. Sie können und dürfen ihren Job nicht mehr ausüben. Hier Menschen zum Beispiel aus der Gastronomie, Masseurinnen und Masseure, SängerInnen, Leute aus der Veranstaltungsbranche und. Wie ist das eigentlich, plötzlich den Job nicht mehr machen zu dürfen? Haben die Betroffenen genug Rücklagen und können sie seit der Corona-Pandemie bei all dem Stress und Druck auch irgendwie positiv noch denken, im Ganzen was Positives abgewinnen? Wir haben mal nachgefragt, und zwar bei verschiedenen Leuten, die alles eines gemeinsam haben, ein Corona-Berufsverbot. Ich bin Kosmetikerin und durch den zweiten Lockdown musste ich jetzt meinen Laden zum zweiten Mal schließen. Ich arbeite als Kellnerin. Ich bin Schauspieler, Theaterleiter. Ich bin Musiker und Tontechniker. Ich habe eine eigene Gastronomie. Ich bin Sängerin und Schauspielerin und ich singe viel auf Hochzeiten. Und wegen Corona habe ich im Moment Berufsverbot. Was wart ihr 2020 häufiger? Genervt oder gestresst? Gestresst, definitiv gestresst. Ich würde da extrem genervt noch drunter schreiben. Ja. Gelangweilt, safe. Aber ich war auch eher so dann so nicht gestresst, aber so sauer. Eher gestresst, weil man so viel umorganisieren musste. Wie mache ich das mit den ganzen Terminen? Was mache ich mit meinen 6 Mitarbeitern? Gelangweilt war ich nicht. Ich habe mir selber genug Arbeit gesucht. Richtig. Was fehlt euch in diesem Jahr am meisten? Also mir fehlen die Zuschauer. Konzerte. Ja. Mir fehlt auch mein Ensemble, wir sind so eine Theaterfamilie. Ja, aber auch irgendwie so dieses was machen. Also du hast so eine Aufgabe. Wecker klingelt und du musst halt um so und so viel Uhr musst den Laden aufmachen. Ich will einfach vernünftig arbeiten können, echt. Könnt ihr der Corona-Zeit auch etwas Positives abgewinnen? Das traut man sich immer kaum zu sagen irgendwie. Also auf der einen Seite war Corona das Schlimmste und Beste, was passiert ist, weil ich dadurch extrem viel Zeit für meine Familie hatte. Trink sehr viel weniger. So, ich penne halt irgendwie gut und irgendwie bin so ein bisschen entspannt. Ich weiß noch nicht mal, welcher Wochentag ist. Die junge Nacht der ARD. Ey, immer wenn du mir sagst, es ist vorbei, glaub ich dir kein Wort, denn ich hab, was du willst. Und du weißt, es gibt keine zweite Chance. Ich glaub dir kein Wort.

everyone, but I still try. Your phone, but you won't hit me back. I'm not getting rest till I get you in my bed. I'm not asking much, baby, just give me respect. Yeah. I ain't giving you a follow, I ain't giving you a check. You in the Chanel, but ain't putting work for that. Come on, baby, show me what you got, bring it back. Drinking and smoking, I know you love to do that. Yeah, I'm reckless, I'm dumb, according to you, but you don't know shit, huh? You don't know how I move. I'm rolling, I'm smoking the deuce. I ain't telling lies, baby, you know that I'm the truth. I don't know. Coming home. I've been holding on, don't know why. Love's not for everyone, but I still try. I've been holding on, don't know why. Love's not for everyone, but I still try. Den ich mir nicht leisten könnte, Ian Dior, Holding On in der jungen Nacht. Seit gestern ist das Staffelfinale von The Mandalorian da. So klingt diese Serie, diese Star Wars Serie. Ich weiß ja nicht, wer von euch die alles guckt. Ich schon mal nicht, aber dafür ist jetzt hier Mitja Rybinski aus dem jungen Nacht-Team da. Der weiß zumindest, welcher Star ein Riesenfan von The Mandalorian ist. Mitja, wer denn? Es ist ein Typ, den ich mit Star Wars bisher gar nicht in Verbindung gebracht habe. Ich bin kein Anführer. Ich bin kein König. Ja, das ist Aquaman Jason Momoa, anscheinend extremer Star Wars-Fan, der hört die Titelmusik von The Mandalorian sogar im Auto. Just so you know. Ja. The last episode, and it's fucking amazing. Guck mal, der macht direkt Werbung. Die letzte Episode ist unfassbar gut, meint er. Also für alle, die das Staffelfinale noch nicht gesehen haben, das war eine eindeutige Empfehlung von Aquaman höchstpersönlich. Ja, und damit war auch noch nicht genug. Der hat danach sogar noch eine offizielle Bewerbung für eine Rolle in der Serie ausgesprochen. What the fuck? I need to be on that show. I don't know how, but we need to be on that show. Ja, ich will bei der Serie dabei sein, sagt er. Ist nur eine Frage, ob die sich den leisten können. Jason Momoa gehört mit zu den bestbezahlten Schauspielern weltweit aktuell. Ja, wollen wir mal gucken, was daraus wird, ne? Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby. Giving up my ghost for you. Now I'm see-through. You give me a feeling, feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong. So let me care for you. Ooh, baby, I'ma love you differently. I'll give you electricity, give it to you. And even if I could, I wouldn't turn on you. And I would stop the world for you. You know I wanna let you know. Die junge Nacht. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Clean Bandit, Sean Paul und Anne-Marie mit Rockabye. Unsere Sendung hier ist jetzt nur noch einen Song lang. Das bedeutet, einmal mehr ist es Zeit, Abschied zu nehmen von dieser jungen Nacht. Heute hat sie uns für immer verlassen. Ein herber Verlust, mit dem wir nun alle zurechtkommen müssen. Vielleicht spende Trost, dass wir uns morgen wieder hier hören. Ich bin Fritz Schäfer. Tschüss. When you need me the most, oh, that's when I turned up the least. Oh, I wish you'd let me know, but then again, I'd probably press delete. And I should've called you that night. I should've got a little less high. I should've told you just one more time, one more. Why did I keep lying to myself when I was chasing someone else? Oh, when I should have known that I'd be running back to you. Why was I just too blind to tell? And now you're out with someone else. Oh, darling, I should have known that I'd be running back to you. Running back to, running back, oh, oh, running back to, running back, oh, oh, running back, oh, oh, running back, oh, oh, running back to, running back to you. Running back. Why do I see your ghost and everything? I don't want it to leave. Is it too late to learn if I promise I could love you differently? And I should have called you that night. I should have got a little less shy. I should have told you just one more time, one more. Why did I keep lying?